21. Abschnitt. Das Alter der arischen Siedlung auf Atlantis. Wie sich aus Vorausgehendem ergibt, geht das Alter der arischen Siedlungen und der arischen Kultur überhaupt auf ungeheure Zeiträume zurück. Die chronologischen Berichte des ägyptischen Priesters und Geschichtsschreibers Maneto geben das Alter der ägyptischen Kultur auf etwa 27.000 Jahre von jetzt abgerechnet an. Atlantis ist nach den Aufzeichnungen der ägyptischen Priester im Jahre 9564 vor Christi, also vor rund 11.500 Jahren, vom Meere verschlungen worden. Über das Alter der arischen Kultur auf Atlantis geben uns die Überlieferungen der mittelamerikanischen Völker Aufschluss. Nach ihnen umfasst die atlantische Geschichte vier Zeitalter, nach deren Ende jeweils die Aias schwer schädigenden Naturereignisse über Atlantis hereinbrachen. Das letzte Zeitalter wurde durch den Untergang der heiligen Insel beendet. Humboldt berechnet die Zeitdauer der vier großen atlantischen Weltalter nach den mexikanischen Überlieferungen auf 18.028 Jahre. Hierzu die 11.500 Jahre seit dem Untergang von Atlantis gerechnet, ergibt für die arische Kultur auf Atlantis einen Zeitraum von rund 30.000 Jahren. In Wirklichkeit geht die atlantisch-germanische Kultur auf Jahrhunderttausende zurück, wie uns die Felsenbilder von Bohuslän beweisen. Dieser Anschauung schließt sich auch H. Fischer an in seinem schon genannten tiefgründigen Werke Weltenwende.